Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il brachten die laotische Zeitung Kong Tapasasan Lao und die pakistanische Election Times Artikel zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il um die Führung der Songun-Revolution. Die laotische Zeitung druckte das Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il ab. Aus Anlass des Tages von Songun stellte das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee Beiträge unter den Überschriften Das ewige Staatsoberhaupt und Tag von Songun in Korea ins Internet.